Tachchen, jetzt live, Koma Casper and Virus and Grüße raus an Filmschieber Lucke. Time.

Als Kind war ich ein stark Kim und Uzi-Fan. Booty, Kilogramm, circa Musik und ich Gucci-Gang. Booty, Schon als Kind war ich ein stark Kim und Uzi-Fan. Booty, Kilogramm, circa Musik und ich Gucci-Gang. Schon als Kind war ich ein stark Kim und Uzi-Fan. Satellitschüssel Al Jazeera, Schnappen, Gepen, Nachts, Vagina, vergessen ihre Ballerina. Außer mir klingt das nach progressive Muskelentspannung. In meiner Mucke geht es um Drogendeal und Drittenbenahmung. Komm mit meinem Drift durch die MPU, dann Spinny Weenie, ich meine Ladung Haze und Jack ist nicht nach Spinny Weenies. Jack Haze, Papers, Bentley, Dangers, Scheine, Lila, Gelbzi, Bellet, Baker. Hooligan, Kilogramm, circa Musik und nicht Gucci-Gang. Thinking about the good, not the bad, and never did we realize life is a waterfall. Walk comes down, goes around, and never did we realize it's the way we are. I think about the good, not the bad, and never did we realize life is a waterfall. Walk comes down, goes around, and never did we realize it's the way we are. I think about the good, not the bad, and never did we realize life is a waterfall. Walk comes down, goes around, and never did we realize. I'm never doing. Casper. Woo!

Knochen aus und fick ihnen durch die Löcher in den Schädel. Das ist geil. das ist geil.

festgenommen. Eigentlich ist das doch schwerer Raum. Doch du bist ein Prodigal. Und es gibt nichts, was du nicht darfst. Oh. We'll be right back. Scheiße, da geht es schon los. Die zieht rum. Ja, scheißegal. Sie heute geht. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, doch will nicht, dass du gehst. Du schreist mich an, ich geb dir die Schuld, und der Nachbar von oben wird 110. Mann, wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Wenn wir uns doch lieben, warum tun wir uns weh? Ich weiß, ich hab's übertrieben, I'm gonna Wir gehen rein und wir bleiben drin. In Englisch, I'm the King. Seinem Fleisch. Allein auf dem Weg durch einen Tunnel. Ein Weg, den man mit niemandem teilen kann. Und je älter man wird, desto mehr ist man allein. Mit ein paar Erinnerungen an ein Leben, das sich nach und nach zerstört. Ja. Gleiche Schoße, morgen hör ich auf. Noch ab eben noch ein halbes Kilo feines Pot gekauft. Yes. Noch OCBs und Siebe für das Leben auf der Couch. Und die nächsten drei Tage wird sich mies eingeraucht. Teller in den Augen, die Musik ist laut, der Kopf nickt. Heute Nacht heb ich ab, mein Mischpult ist mein Cockpit. Mein Körper ist noch topfit, doch der Geist hypnotisiert. Meine Beine sind am Zappeln, ja, ich tanze konzentriert. Bass und Kick auf 170 BPM geschraubt. Das geht unter meine Haut, dein Gespräch ist nicht erlaubt. Techno La Familia und die Schranze bis zur Morgenröte. Ich fress nur ein halbes, meine Teile haben Tortengröße. Mach mich auf die Socken, wenn das Down wieder reinschlägt. Die Trauer von dem letzten Lied begleitet mich beim Heimweg. Candy Akku leer. kippen Schachtel leer. Auf das Portemonnaie, mein Magen und mein Kopf, sie sind so leer. Trag mich schwer bis nach Hause, brech zusammen und bleib liegen. Meine Augen fallen mir zu, in mein Ohr ist nur ein Piepen. Ich bin glücklich und zufrieden, geh noch 4 Stunden ratzen. Denn auf keinen Fall will ich die nächste Party verpassen. Die letzte Kick vorm Einsatz, lasst uns heute Nacht brettern. Lasst uns heute Nacht brettern, lasst uns heute Nacht brettern. Letzte Kick vor meinem Satz. Virus, lass es scheppern. Virus, lass es scheppern. Virus, lass es scheppern. Virus, Alter. Virus, da geht noch was. Virus, lass es scheppern. Lass es scheppern. Mach das nur für THC im OCB. Für brandneue Nikes und irgendwann in Sportcoupé XTC. Ich werf bunte Farben wie beim Holy Day. Alleine ab bin, ich hab keinen Bock auf eure Storys. Nein, Viva la Piñata, hau die Teile aus dem Esel. Ich will 24 Stunden Dauer feiern auf dem Pegel. Knappe Kleidung bei den Mädels, Hotbands find ich angebracht. Mein letzter Gig, die erste Reihe, hat nicht mal was angehabt, yes. Ich feier zu viel, meine Nachbarn meinen, ich hab ein Dach. Schaden, doch wenn ich so richtig feier, trägt nicht nur das Dach. Schaden, Lifestyle offensiv, yeah. Schiller kennt kein Halt. Nach 3 Johnnies und 6 Mischen Alk verhalte ich mich wie Hulk. Ich hüpfe, schreie rum, wenn's nach Gras riecht, dann bin ich das. Sie tanzen nur neben mir, denn ich hab alles, was du nicht hast. Ich will keinesfalls behaupten, ich sei anders als die meisten. Aber heute bin ich Rapper, also bin ich nicht bescheiden. Die nächste Runde geht auf mich für dich und deine Freunde. Ich muss weiter, dreh mich um, verschwinde wieder in der Meute. Die letzte Kick vorm Einsatz, lasst uns heute Nacht brettern. Lasst uns heute Nacht brettern, lasst uns heute Nacht brettern. Die letzte Kick vorm Einsatz, Virus, lass es scheppern. Virus, lass es scheppern. Hard and steady. Danke für den geilen Livestream. Koma, Kasper und Virus waren live. War geil, Lucke hinter der Kamera, Filmschieber hinter der Kamera, Karim war auch am Start. Danke für jeden Einzelnen, der zugeguckt hat. See you next week oder so. Und das Wichtigste, bleibt alle gesund. Fuck Corona!